Es wurde zu ihr gesagt, tritt in den Prachtbau ein. Als sie ihn sah, hielt sie ihn für ein tiefes Wasser und entblößte ihre Unterschenkel. Er sagte, es ist ein mit Glas ausgelegter Prachtbau. Sie sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, aber ich ergebe mich nun zusammen mit Sulaiman Allah, dem Herrn der Weltenbewohner.